Brent Orman recently showed me a news clip on the internet. Brent Orman hat mir einen Nachrichtenabschnitt im Internet gezeigt. It was about a hiker, a mountain climber in America. Über einen Wanderer und Bergsteiger in Amerika. And he was climbing somewhere all by himself. Er war alleine und kletterte herum. Some rocks fell. Es fielen Felsen. And he got his hand stuck. Und seine Hand, die wurde eingequetscht. Up to his elbow. Bis zum Ellbogen. Under a huge boulder. Unter einem ganz schweren Fels. And this boulder was so big that later on they could not even move it. Dieser Felsbrocken war so schwer, dass sie ihn gar nicht wegbewegen konnten im Nachhinein. And there was no one around. Niemand war da. And it was already 2 days. Es waren jetzt schon 2 Tage. He had not drank anything. Er hatte nichts getrunken. He had not eaten anything. Nichts gegessen. He knew he would die. Er wusste, er würde sterben. No one would find him there. Und keiner würde ihn finden. So he had to make a very courageous decision. Er musste also eine sehr mutige Entscheidung treffen. This is my introduction tonight, courage. Zur Einleitung nehme ich das Thema Mut. What is courage? Was ist Mut? He had to make a very courageous decision. Er hat eine sehr mutige Entscheidung treffen müssen. And he had to take out his pocket knife. Er hat sein Taschenmesser herausnehmen müssen. And he had to cut off his arm at the elbow. Und er musste beim Ellbogen seinen Arm abschneiden. And he cut his arm off at the elbow through the bone. Beim Ellbogen hat er durchgeschnitten durch den Knochen. Cut the tendons. Die Sehnen durchtrennt. Cut the artery. Arterien. Cut the muscles. Muskeln. Through the cartilage. Durch die Knorpel. Wrapped his arm. Hat den Arm abgebunden. Lowered himself down the mountain on a rope. Hat sich abgeseilt, einhändig, nachher noch. Drove himself to the hospital. Und ist ins Spital, hat sich ins Spital geschleppt. That's courage. Das ist Mut. Now, stupidity would be, Dummheit würde sein, to take a pocket knife, ein Taschenmesser zu nehmen, and to cut your hand off. Die Hand that would be stupidity. Das wäre dumm. That'd be nothing noble in that. Das, da wäre nichts Nobles. You come to the hospital with your arm and you say, du kommst ins Spital mit deinem Arm und I cut my arm off. Ich habe meinen Arm abgeschnitten. Why? Warum? Well, I was bored. Mir war langweilig. They would put you away in a mental institute. Die würden dich vielleicht irgendwo in eine mentale Anstalt geben. Courage can only take place in a certain sphere. Also Mut kann nur in einem ganz bestimmten Voraussetzungen kann Mut hervortreten. In a situation that is threatening, in einer sehr bedrohenden Situation, beyond my capacity, jenseits meiner Kapazität, and my survival, und mein Überleben, is dependent, hängt ab, on whether I will make a decision to do something, ob ich eine Entscheidung treffe, etwas zu tun, that is beyond my imagination. Das jenseits meiner Vorstellung that I ist. Could do. Jenseits meiner Vorstellung, dass ich es tun könnte. Now, during the Normandy invasion from the Allied forces als die Alliierten in the Second World War, einmarschierten im Zweiten Weltkrieg, the most casualties, the Americans lost 10,000 men on the first day on Omaha Beach. Am ersten Tag haben die Amerikaner 10,000 Leute auf Omaha Beach verloren. And the Nazis were very well fortified. Die Nazis, die waren sehr stark, also auf vorbereitet darauf. And the attack just quite didn't take place quite like the Americans wanted it to and the Americans wanted it to. Am Anfang haben die Angriffe nicht so stattgefunden, wie die Amerikaner es erwartet haben. The paratroopers went too far away. Die Paratruppen sind zu weit weg. And everything else. Und so weiter. And these people, there's 10,000 bodies laying there. Und 10,000 Leichen liegen da. There's a few Americans against the wall. Ein paar Amerikaner sind an die Wand gedrängt. And one officer said this. Doch ein Offizier sagte das. He said, "Men, Männer, there are two kinds of men on this beach. Es sind zwei Arten von Männern auf diesem Strand. There are the dead, das sind die Toten, and the dying, und die sterben. And there's only one way out. Und es gibt nur einen Weg raus. And it's right up that mountain." Da den Berg hinauf. Who's with me? Wer geht mit mir? Courage. Mut. No choice. Eigentlich keine Wahl. Courage. Mut. I'm going to do something that is beyond my imagination. Das jenseits meiner Vorstellung ist. But I have no choice. Aber ich habe keine andere Wahl. And they climbed right up. Und die kletterten hinauf. Hand grenades coming down. Die Handgranaten sind ihnen entgegengefallen. Machine guns coming down. Maschinengewehrskalven empfingen sie. And they took the mountain. Doch haben sie den Berg eingenommen. An unbelievable thing. Unglaublich. Courage. Mut. Here's a giant. Hier ist ein Riese. And he's threatening the armies of Israel. Der bedroht die Armeen Israels. And here's a little lad, 16 years old. Hier ist ein 16-Jähriger. Maybe 15. Vielleicht nur 15. And he comes to the battle and he hears this giant cursing the armies of Israel. Hier kommt der auf das Schlachtfeld und er sieht, wie dieser Riese die Armeen Israels verflucht und schimpft. Und jetzt macht der etwas jenseits seiner Vorstellung. Because there's no choice. Da, weil es keine Wahl There's gibt. No other man who will dare step forward. Weil kein anderer Mann sich wagt, davor zu stehen. For 40 days. 40 Tage. So a 16-year-old boy will step forward. Ein 16-Jähriger wird jetzt nach vorne gehen. And do an unimaginable thing. Macht etwas Unvorstellbares. And will go against a giant. Und wird einen Riesen besiegen. Who is a warrior. Der ein Krieger ist. From his youth. Seit er ein Kind ist. And he will fight him with a sling and a stone. Und er wird ihn mit einer Schleuder und einem Stein That's bekämpfen. Courage. Das ist Mut. Now Psalm 27. Psalm 27. Verse Starting with verse 11. Vers 11. Teach me your way, O Lord. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Lead me in a level path. Leite mich auf ebenen Pfad. Because of my foes. Um meiner Feinde My enemies. Um meiner Feinde willen. Do not deliver me over to the desire of my adversaries. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger. We can think of demons tonight. Das können Dämonen sein. Spirits tonight. Geister. Lustful spirits. Lustvolle bitter Geister. Spirits. Bittere Geister. Jealous spirits. Eifersüchtige. Greedy spirits. Geizige Geister. Every kind of spirit. Jede Art von Geist. Lord, don't deliver me over to them. Herr, liefere mich ihnen nicht aus. For false witnesses have risen against me. Denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden. That's who you are. Das wer du bist. I know you. That's who you are. So bist du. No, I'm not. I'm in Christ. Nein, ich bin in Christus. No, you're not. Nein, du This bist is who nicht. You really are. Nein, Be honest. Bist du wirklich, sei ehrlich. You love it. Dir gefällt es sogar. False accusers. Falsche Ankläger. Have risen against me. Sind gegen mich and aufgestanden. Such as breathe out violence. Und solche, die Gewalttat schnauben against my soul. Gegen meine Seele. Verse 13. I would have despaired. Ach, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre. Unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Now here's the verse, verse 14. 14. Hier kommt jetzt der Vers. Wait for the Lord. Harre auf den Herrn. Be strong and let your heart take courage. Sei mutig und lass dein Herz stark sein. Yes, wait for the Lord. Ja, harre auf den Herrn. One of the most courageous things that we'll ever do in our life is to wait on the Lord. Das Mutigste, was wir in unserem Leben je tun können, ist auf Gott zu warten. We think of this man who cut off his arm. Stellt euch nochmal vor den Mann, der seinen Arm abgeschnitten hat. And we think, wow, that's courage. Wir denken uns, das ist Mut. We think of soldiers that attack the enemy. Soldaten, die den Feind angegriffen haben. Risking their lives. Die Feinde. We think, also die ihr Leben riskiert haben. That's courage. Das ist Mut. We think of the mom who saw her little boy attacked by a dog and ran over and grabbed the dog. Wir sehen eine Mutter, die jetzt ein Kind verteidigt, das von einem Hund angegriffen wird und sie fasst den Hund an. And beat the dog. Und sie schlägt ihn. That's courage. Das ist Mut. And yet, und doch, waiting on the Lord demands courage. Auf den Herrn zu warten erfordert Mut. Because you have no choice. Weil keine Wahl ist. You keine have andere. No choice. Es ist keine andere Wahl. And you have to do something that's almost unimaginable. Und du musst etwas tun, was eigentlich nicht vorstellbar ist. I'm not going to cut my hand off. Ich schneide mir jetzt nicht die Hand ab. I'm not going to climb a mountain. Ich klettere auch keinen Berg hinauf. In the face of machine guns. Gegen Maschinengewehrsalven. But I'm going to wait. Sondern ich warte. I'm going to wait on the Lord. Starte auf den Herrn. I'm going to wait. Ich warte. You know, we've heard this many times. Don't. Wir haben das oft gehört. They say this in the military, especially in the olden days. Das sagen sie oft beim Militär. Speziell früher war das so. Don't fire until you see the whites of their eyes. Schieß nicht, bevor du nicht das Weiße von ihren Augen siehst. So you have the whole line of soldiers with their weapons, one shot. Und du siehst hier praktisch eine ganze Reihe von Soldaten und warten auf diesen einen Schuss. And the enemy's coming, thousands of them. Und die Feinde kommen. And the officers behind there saying, "Don't fire!" Doch die Offiziere sagen, nicht schießen. And these kids are like, "Oh my gosh!" Und die Kinder zittern. Don't fire! Don't fire! Nicht schießen! Nicht schießen! Nobody fire till you see the whites of their eyes. Keiner schießt, bis man nicht das Weiße der Augen sieht. Nobody fire! Wait! Wait! Warte! Don't fire! Nicht schießen! And they're coming! They're coming! There's thousands of them. Tausende kommen. Let's fire! Yes. Don't fire! Nicht schießen. Nobody fire till you see the whites of their eyes. Keiner ballert hier los, verstanden? Nobody fire. Keiner knallt hier herum. Ready? Here they come. Jetzt kommen sie. Nobody fire. Keiner schießt. Ready, boys? Jetzt seid ihr bereit? Ready? Jetzt. Fire! Jetzt Schuss. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Fire! Boom, boom, boom. Schießen, schießen. Waiting. Warten. For the right moment. Warten für den richtigen Moment. These 16-15-year-old soldiers. Und das sind 15-16-jährige Soldaten, die they're zittern. Shaking. Die zittern vor Angst. But the officer knows. Doch die Offiziere wissen. If they shoot while they're shaking, wenn sie schießen, werden sie zittern. They couldn't hit a barn. Die könnten einfach eine Scheune treffen. They couldn't hit a Zeppelin. Die könnten nicht einmal eine Scheune treffen. Boom. They waste all their bullets. Sie würden alle ihre Kugeln verschwenden. Wait. Wartet. Courage to wait. Mut. Wow, I never thought I could wait until I saw the whites of their eyes. Ich hätte nie gedacht, dass ich warten könnte, bis ich das Weiße ihrer Augen sehe. My heart was pounding. Mein Herz hat geschlagen. But I was more afraid of the officer than I was of them. Aber ich habe mehr Angst gehabt vor dem Offizier als vor denen. And that's like us. Und so ist es bei uns. God says, wait. Gott sagt, warte. Wait on me. Wartet auf mich. I can. Ich kann nicht. You got no choice. Keine Wahl. You've got to do something unimaginable. Du musst etwas Unvorstellbares tun. Be courageous. Sei mutig. Wait. Warte. Don't act. Handelt nicht, wartet. Wait on me. Wartet auf mich. Be of good courage and wait. Seid guten Mutes und hart. Yes, wait on the Lord. Ja, hart aus auf den Herrn. Wow. Amazing, huh? Well, Father in heaven, Vater im Himmel, help us to wait on you. Hilf uns, auf dich zu warten. We pray. Darum bitten wir. And bless this message, we ask. Segne diese Botschaft zu unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. That was great, huh? Das war großartig. Okay. All right. Pastor Rob did a discovery class last night. Pastor Rob hat gestern Abend eine Discovery Klasse gemacht. And to me it was such a hallmark. Für mich war es so ein Höhepunkt. The environment of grace. In einer gnadenvollen Umgebung. I don't know if you give those tapes out. Ich weiß nicht, ob du diese Kassetten rausgibst. Oh my gosh, that message, diese Botschaft, is such a foundational truth. Ist so eine fundamentale Wahrheit. And it was almost like he just defined so clearly. Und er hat so klar definiert, what the body of Christ and what Greater Grace Ministry is all about. Was der Leib Christi und was unsere Gemeinde wirklich ausmacht. I was just so blown away, and it's almost like I'm sorry. Ich war so überwältigt. Es war beinahe so, als I didn't want him to stop. Ich wollte gar nicht, dass er aufhört. But if you can get that, and that message goes along with so well with what I'm going to share tonight. Und diese Botschaft, die verträgt sich so gut mit dem, was ich heute Abend euch sagen möchte. So let's pray. Beten wir. Father, we love you and thank you. Vater, wir lieben dich und danken dir. Thank you that. It's not a small thing to wait on you. Danke dir, dass es kein geringes ist, auf dich zu warten. And you're teaching us through it. Und du lehrst uns dadurch. And Father, we just pray now. Und wir beten jetzt. You would take these words, dass du diese Worte nimmst, and cause them to be life. Und sie zu Leben machst. We just love you and praise you in Jesus' name. Wir lieben dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, last week I spoke. It was interesting. I didn't realize this. Ich habe es noch gar nicht bemerkt, aber letzte Woche habe ich gesprochen. But I spoke last week on Psalm 34. Ich habe über Psalm 34 gesprochen. Oh, taste and see that the Lord is good. Koste und sieh, dass der Herr gut ist. And I'm back to the food thing again. Jetzt bin ich schon wieder beim Essen. Because the food is so good here. Das Essen ist hier the so water gut. Is so good das Wasser here. Ist so gut hier. The bread is so das good Brot here. Ist so gut hier. The verses are so good here. Oh. The hot dogs. Ja, sausage. Das heißt, die Wurst ist hier sehr gut. Hier. So tonight, this is a message I've just been pondering for the last 2 days. Das ist eine Botschaft, die ich schon 2 Tage lang durchmeditiert habe. It's drinking, eating, breathing and living the word. Trinken, essen, atmen und das Wort leben. So if you could turn with me to Hebrews chapter 5. Hebräer 5 bitte. Four schön. Principles. 4 Prinzipien bitte. About the intake of the word of God. Über die Einnahme des Wortes Gottes. And very very important principles. Das sind wirklich gute wichtige Prinzipien. It's really important for us to understand this. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Especially when it comes to the environment of grace. Besonders wenn es um die Umgebung der Gnade geht. Because that's what we're in. Weil in der befinden wir uns ja. Now, the writer here of Hebrews, der Autor von Hebräer, he goes into some amazing precepts here in the first 5 chapters of Hebrews. Hier in die ersten in die sehr erstaunlichsten Prinzipien hier in den ersten 5 Kapiteln hinein. And then he turns his corner here, dann wendet er aber, and he has to rebuke the church a little bit. Und muss die Gemeinde ein bisschen zurechtweisen. And it says, zurückweisen sogar. It says this in verse 11, Vers 11. It says of whom we have many things to say. Darüber haben wir viel zu sagen. And hard to be uttered. Und es lässt sich schwer darlegen. Seeing you are dull of hearing. Weil ihr im Hören träge geworden seid. For when the time you ought to be teachers. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. You have need that one teach you again. Habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre. Which be the first principles of the oracles of God. Was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. And are become such as have need of milk. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben. And not of strong meat. Und nicht feste Speise. For everyone that uses milk, denn jeder, der noch Milch genießt, is unskillful in the word of righteousness, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. For he is a babe. Genau. But strong meat belongs to them that are of full age. Die feste Speise aber ist für Erwachsene. Even those who by reason of use, die infolge der Gewöhnung, have their senses exercised to discern both good and evil. Geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Now the first principle is drinking. Das erste Prinzip ist das Trinken. And it's amazing because Jesus in John 4 is the water of life. Weil Jesus in Johannes 4 ist das Wasser des Lebens. And I remember when I first got saved. Als ich zuerst errettet wurde. Pastor Rob was there. Da war Pastor Rob. Oh my, oh, it was unbelievable. Das war unglaublich. Because I know that with the moment I literally closed my eyes and prayed the prayer to accept Christ. Weil ich kann mich erinnern, genau in dem Moment, als ich meine Augen schloss und das Gebet zu Christus betete. And I opened my eyes. Und sie dann wieder öffnete. And for the first time in my life I felt such liberty and freedom. Und habe zum ersten Mal so viel Freiheit gespürt. Unbelievable excitement. Unglaublich aufregend. Wow, God, you did a miracle. Oh, Herr, du hast ein Wunder getan. Up until that point. Bis zu diesem Moment. I was doing a lot of crazy things just to try to stay alive. Habe ich so viel verrückte Dinge getan, nur um am Leben mich zu erhalten. Putting a lot of things in my body trying to keep myself going. Hab viel in meinen Körper hineingestopft, um einfach durchzuhalten. And then the water of the word came in. Dann kam das Wasser des Wortes. Changed me forever. Hat mich für immer verändert. Brought contentment into my soul. Hat Frieden in meine Seele gebracht. For the first time I drank from the right fountain. Zum ersten Mal trank ich von der richtigen Quelle. I didn't have to go to the bar and drink from that fountain. Ich musste nicht mehr in die Bar von dieser Quelle trinken. I drank from the water of life. Sondern vom Wasser des Lebens. I didn't need anything else. Ich brauchte nicht irgendwas anderes. And I remember it was like after a month. Nach einem Monat. And I live with Pastor Rob at the time. Mich. Worked with him. Ich habe nahe beim Pastor Rob gewohnt, arbeitete mit ihm zusammen. His mother took me in like a member of the family. Seine Mutter hat mich als Familienmitglied aufgenommen. And I remember saying, "Is this? I feel so amazing right now." Ich fühle mich so wunderbar. Jetzt. God is so amazing. Gott ist so wunderbar. Will this ever end? Wird das je aufhören? And he says, "Well, you know, eventually you're going to come down from this emotional high." Und er sagt ja, irgendwann einmal wirst du von diesem emotionalen Höhepunkt runterkommen. 3 months. 3 Monate hat mich das getragen. But you see what it was, aber is wisst ihr, was I was war? Drinking from the fountain of life. Ich habe von der Quelle des Lebens getrunken. I knew nothing about what I believed. Ich wusste eigentlich gar nicht Bescheid, worüber ich glaubte. I knew God loved me. Ich wusste, Gott liebt mich. I knew he saved me. Er rettete mich. I knew I was forgiven. Mir war vergeben, das wusste ich auch. I would go out in the streets and share with people. Würde das anderen Leuten sagen auf der Straße. I didn't know anything. Ich wusste aber nichts. But I knew God did something. Ich wusste nur, dass Gott etwas tat. That's the first step. Das war der erste Schritt. And you know what's amazing about drinking, eating, breathing and living the word? Beim Trinken, Essen und Atmen des Wortes Gottes, wisst ihr, was das so bemerkenswert ist? You never stop doing any of them. Du hörst nie mit einem dieser Dinge auf. They say we need 2 liters of water a day. Die sagen, wir brauchen 2 Liter am Tag. And you know what drinking the word of God represents? Aber das Wort trinken, wisst ihr, was das jetzt in Analogie ist? As it says in Hebrews 5. In Hebräer 5. It's the foundational principles of the word of God. Das sind die fundamentalen Prinzipien des Wortes Gottes. In reality, the most important things. Die wichtigsten Dinge überhaupt. In Revelation, the first love. In Offenbarung, die erste Liebe. We are to never leave those principles. Diese Prinzipien sollen wir nie abweichen von denen. As far as put them aside. Dass wir sie auf die Seite legen. We do go on. Wir gehen, machen weiter. And we go into the next step. Und gehen in den nächsten Schritt, which is eating the word of God. Das Wort Gottes essen. Now it's interesting. Ist interessant, that in Matthew 5, in Matthäus 5, Jesus' first message to the people. Die erste Botschaft von Jesus zu den Leuten. Says, blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. For they shall be filled. Weil die werden gefüllt sein. So what happens is now I start drinking the water of life. Was passiert? Ich trinke das Wasser des Lebens. Oh, unbelievable. Unglaublich. And then I hear a message. Dann höre ich eine Botschaft. And I see from other people. Sehe das von anderen Leuten. That there's more. Da ist mehr. Oh my God, there's 66 books of this stuff. Es gibt 66 Bücher. I just heard there's 7,800 promises. 7,800 Verheißungen. Oh, what's this? Was ist das? I remember my first semester in Bible mein college. Erstes Semester in der Bibelschule erinnere and ich mich. I remember somebody started, they quoted 2 verses. Jemand hat 2 Verse zitiert. And I remember I said, you know Bible verses? Und ich fragte, du kennst Bibelverse? Ich war überwältigt. And you see the thing is in Jeremiah. In Jeremia. Jesus or God said to Jeremiah. Gott sagte dem Jeremia. He said eat the roll. Iss diese Rolle auf. And Jeremiah 15:16 und in Jeremia 15:16. He says thy words were found. Deine Worte wurden gefunden. And I did eat them. Und ich aß sie. And they were the joy and rejoicing of my soul. Und sie waren die Freude und das Erquicken meiner Seele. For I am called by thy name, weil O Lord ich bin in deinem Namen gerufen, O Herr, der Herrscher. And so, just as we have to drink 2 liters of water a day. Und das, genauso wie wir 2 Liter Flüssigkeit am Tag brauchen. The problem in Book of Hebrews. Das Buch im Hebräerbrief. Was they walked away from that. War, dass die von dem weg sind. And what happened is when they left that the grace environment, und sobald sie sich aus diesem Gnadenumgebung entfernten, constantly being refreshed with grace and mercy and forgiveness, ständig erfrischt werden mit Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit, it says that they had become carnal, wurden sie fleischlich. They had gone back to their natural state. Zurück in ihren natürlichen Zustand. But you see, it's amazing. I was thinking about the Discovery Program. Über dieses Discovery-Programm habe ich jetzt wieder nachgedacht. And I asked Otmar if I could use this illustration. Und ich habe Otmar gefragt, ob ich diese Illustration wählen kann. Because he shared something with me. Weil er sagte mir, teilte mir auch etwas mit. And so did Pastor Mike. Und Pastor Mike auch. Now here was a man who was an elder in another church for many years. Hier ist ein Mann, der ein Ältester in einer anderen Gemeinde war, lange he viele Jahre. In the Word of God for many years. War im Wort Gottes viele Jahre. And then he takes one Bible college class on the finished work. Und nimmt eine Bibelschulklasse über das vollbrachte Werk. And it was like somebody had given him his first filet mignon. Und das ist so, wie wenn das erste Filet mignon wäre. It was like, wow, what is this? Das war so ein Leckerbissen für ihn. This is unbelievable. Das hat er nicht backt. I never had this before. So was habe ich noch nie gehabt. This is unreal. Das ist unglaublich. This tastes so good. Das schmeckt so and gut. And there's so much protein in it. Und da ist so viel Eiweiß. And what he did is he went home and told his wife about it. Er ist heim, hat seiner Frau gesagt. And he says, Gertie, you've got to come with me to the next class. Und er sagt, Gertie, bitte komm mit zur nächsten Klasse. You've got to taste this meat. Du musst dieses an diesem Fleisch kosten. Unreal. Unvorstellbar. And you see, that's what meat is. It's strong meat. Das ist das starke Fleisch. And for the longest time, I thought strong meat was, you know, those basic foundations, the sanctification. Kräftiges Fleisch, dachte ich, das sind progressive sanctification, Heiligung, die fortschreitende Heiligung. You know, all the stuff that really, unfortunately, makes seminaries cemeteries. Das sind all diese Themen, die aus den Seminaren in Seminaren Friedhöfe verwandeln. Because they don't keep watering it down with the water of the grace environment. Weil sie es nicht eben vermischen, auflockern mit dem Wasser der Gnadenumgebung. Because you got to have both. You can't just eat meat. Du kannst nicht nur Fleisch essen ohne nichts. Even though sometimes we'd like to. Manchmal würden wir das gern wollen. But you have to bathe yourself in the water of the Word. Du musst dich im Wasser des Wortes baden. But what this does is when you start eating the meat of God, wenn du anfängst, das Fleisch Gottes zu essen, you start finding out what specifics are in the finished work. Dann findest du raus die Spezialitäten des vollbrachten Werkes. God's specifics in His grace thoughts towards you and I. Gottes genauen Details in seinen Gnadengedanken und gegenüber dir gegenüber. And what it produces is convictions. Und das erzeugt Überzeugung. And you start eating this food. Und du fängst mit dieser Diät an. Just like in Daniel 1. So wie in Daniel 1. And when they wanted to feed these four young men the food from Babylon. Und als sie diesen vier jungen Männern das Essen, die Speise Babylons verabreichen and they wollten, said, no, we have our own food. Sagten sie, nein, wir haben unser eigenes we Essen. Have our own meat. Unser eigenes and Ernährung. What happens is that as you grow and you start tasting the meat of the word. Wenn du wächst und wirklich das Fleisch des Wortes kostest. Amazing things happen. Erstaunliche Dinge passieren dann. When you go home, you don't want to turn the TV on. Du gehst nach Hause und willst den Fernseher gar nicht mehr einschalten. You don't want to do the things that used to just infect your soul. Du willst das gar nicht mehr tun, was deine Seele infiziert hat. You start realizing that boy, doing these things and intaking from the radio different types of music. Und du siehst diese Einnahmen vom Radio und von der Musik und all diese Störquellen. You find out I don't even like it anymore. Das ist grauselig, das will man gar nicht mehr. Because God is changing you. Weil Gott verändert uns. And so that's what happens and then before you know it you're going I can't wait till Wednesday night. Und du, bevor du es noch mitkriegst, denkst du dir schon, ich kann gar nicht mehr auf den nächsten Mittwoch warten. Oh boy, do I have to, I know what, I'm going to get into the Discovery class. Ich will mir die Discovery Klasse anschauen. I'm going to enroll in Bible College. Ich will in die Bibelschule mich einschreiben. Because I can't make it from Sunday to Wednesday anymore. Weil ich gar nicht den Sonntag auf den Mittwoch überbrücken kann. I'm hungrier than I've ever been. Ich bin hungriger, als ich es je war. I need to eat the word. Ich muss das Wort essen. I don't like that other stuff. Ich will das andere da draußen nicht mehr. And it's amazing because that's God starts investing in his word in our lives. Und so investiert Gott sein Wort in unser Leben. And then you know it's interesting when it says in Colossians 3. In Kolosser 3 steht zum Beispiel. And in Ephesians the same thing. In Epheser auch übrigens. I've got to find it, but I started writing so fast in my notes. Ich habe so schnell geschrieben in meinen Notizen, dass ich I can't see it. Dass ich es jetzt nicht mehr finden kann. Turn with me to Colossians 3:16. Gehen wir zu Kolosser 3:16. Just like tonight, you're receiving the word. So wie heute Abend ihr das Wort empfangt. You hear an amazing psalm like Psalm 27. Psalm 27. And you read these verses. Und du liest diese Verse. And now they're going into your soul. Und sie gehen in deine Seele hinein. And so Paul says here in Colossians 3. Kolosser 3, da sagt Paulus. And it says, wrong chapter. Colossians 3, it says, let the word of Christ dwell within you richly. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In all wisdom. In aller Weisheit. These two words, teaching and admonishing. Lehrt und ermahnt euch. Now it's interesting because this word teaching is this. Das Wort lehren ist jenes. The Greek word is didasko. Auf Griechisch didasko. And what's unusual about this word Das Auffällige an diesem Wort ist, is that inherent in its meaning, in der Bedeutung drin steckend, each time the Spirit quickens us, jedes Mal, wenn der Geist uns erfrischt, with a verse, mit einem Vers, it literally it brings in understanding for a specific situation in our lives. Es bringt Verständnis für eine ganz präzise spezielle Situation in unserem Leben. So now we hear the word, dann hören wir das Wort, and we receive it into our soul, nehmen es in der Seele auf, as meat, als Fleisch, and now in a trial, nun jetzt in einer schwierigen Situation, the word comes back to us, kommt das Wort zurück, and it gives us wisdom and understanding for that specific situation, und gibt uns Weisheit und Verständnis genau eben für diese Situation. That's why Paul said, let it dwell within you richly. Deswegen sagte der Paulus, lass es in dir reichlich wohnen. So that's teaching, but then there's another word, admonishing. Das Mahnen. Kommt das nächste Wort. It literally it's brought for the purpose of warning. Der Sinn, der Zweck ist des Warnens. It's like Pastor Rob's message Sunday night about the safety net. So wie Pastor Rob am Sonntag sagte mit diesem Sicherheitsnetz. So you're growing now. You're growing in the Word of God. Ihr wächst im Wort Gottes. And this amazing thing is happening is you. Hier passiert was Erstaunliches. You have tasted. You've seen that the Lord is good. Ihr habt gekostet, ihr habt gesehen, dass der Herr gut ist. Now in Ephesians 4, you're walking in him. In Epheser 4, ihr wandelt in ihm. In John 10, you're hearing the shepherd's voice. In Johannes 10 hört ihr die Stimme des Hirten. And then, just as an illustration, you might be at a prayer meeting. Eine Illustration, sagen wir, stellen wir uns vor, jetzt bei einem Gebetstreffen oder Gemeinschaft mit jemandem. And they say something that's not finished work. Und die sagen etwas, was nicht dem vollbrachten Werk entspricht. And right away something inside of you, it's the Holy Spirit says, wait a minute here. Und der Heilige Geist, der lehnt sich auf in dir und sagt, halt, warte. That doesn't line up. Das passt nicht. And you might not say anything to them. Du magst ihnen zwar nichts sagen. But your spirit is grieved inside. Aber dein Geist, der ist aufgerührt. You know what's happening? Wisst ihr, was passiert? You're growing. Ihr wächst. You're discerning. Ihr unterscheidet. And you know it's amazing, you might be with somebody. Vielleicht seid ihr mit wem zusammen. And I remember the first time I ever had this experience. Und ich erinnere mich an das erste Mal, als ich diese Erfahrung hatte. It was my second year in Bible college. Es war mein zweites Jahr in der Bibelschule. And this one guy, he played banjo. Remember him, Paul? Kannst du dich erinnern an ihn, dieser Paul, der hat Banjo gespielt. My first year in Bible college. Es war mein erstes Bibelschuljahr. He just took me under his wing for a couple months. Er hat mich unter seine Fittiche genommen für ein paar Monate. And you know how it is when you're new in Bible. Anybody who takes you under your wing. Und wenn du neu in der Bibelschule bist, nimmt dich jeder unter die Fittiche. You love it. Und das gefällt er. Well, he gets married, he moves to Maine. Er heiratet und zieht nach Maine. And he comes back. Und kommt zurück. After about 6 months. Nach 6 Monaten. And I, Paul, how are you? Und ich war so erfreut und sagte, Paul, wie geht's dir? And instead of joy, und statt Freude, it was this wall. War da eine Mauer. Hi, how are you? Hallo, wie geht's dir? I was like, ich dachte mir, what did I do? Was habe ich verbrochen? Did I say anything to offend him? Habe ich ihn beleidigt? But no, it's like I realized, wait a minute. Warte einen Moment. I'm walking with God here. Ich gehe mit Gott. Something's wrong with him. Bei dem ist was nicht in Ordnung. And I found out it was. He had been backslidden for the last 4 months. Und ich bin aufgekommen, das hat gestimmt. 4 Monate lang war der auf dem Rückweg. But something in my, there was not that 1 John 1 fellowship. Diese 1. Johannes 1 Gemeinschaft war nicht da. Because that's a true test. Das ist ein wahrer Test. It is in 1 John when it says Johannes. As I walk in the light, as you walk in the light. Ich gehe im Licht, so wie er im Licht geht. The blood of Jesus wie du im Licht gehst. Cleanses from und all das Blut Christi reinigt uns von aller Sünde. We have fellowship. Und wir haben Gemeinschaft. There is this amazing transfer of life. Da ist dieser erstaunliche Austausch, Transfer des Lebens. And you might meet somebody that you really looked up to a couple years ago. Und du triffst jemanden, vor dem du noch vor Jahren aufgeschaut hast. And you go to him and you try to fellowship with him. Und du möchtest Gemeinschaft mit ihm haben. And your words, it seems like it bounces off of him and hits the ground. Und deine Worte prallen auf ihm ab. And you go, oh no. Oh nein. And your heart breaks. Dein Herz, das ist am Brechen. You don't point the finger at him. Du zeigst es nicht mit dem Finger auf ihn. You love them. Du liebst ihn. You've been loved. Du wurdest you've geliebt. Been washed, you've been bathing in love. Du wurdest gewaschen, du wurdest so in der Liebe gebadet. You're just grieved because they're missing out on something. Und du bist so getrübt, weil der etwas versäumt. But that's the process of growing. Das ist ein Wachstumsprozess. Now, very quickly, I'm just going to go through these last two. This one came from Pastor Kelly. I've just been pondering it. Das ist von Pastor Kelly gekommen, was ich hier jetzt erzähle. It's number three. It's breathing. Atmen. And in Acts chapter 17. In Apostelgeschichte 17, Vers 28, it says, "In him we live, in ihm leben wir, and we move, bewegen wir uns, and we have our being, und existieren in ihm." Now, I remember Pastor Kelly said to me one time. Pastor Kelly sagte mir einmal das. We are having an amazing time of fellowship. Wir haben wirklich so eine intensive Zeit der Gemeinschaft gehabt. And he said, "You know, I just want to live and I just want to breathe this stuff." Ich möchte es einatmen, sagt er. Wow, that's amazing. Das ist erstaunlich. Because it's really true. Weil es wahr ist. Because now once you receive it, denn wenn du es einmal empfängst, and the Holy Spirit starts working through you, und der Heilige Geist durch dich you're, wirkt, you're walking in that preciseness, und du gehst in diesen präzisen Wandel. Now it's this phase where you just want to, you literally want to inhale it and exhale. Und du kommst in eine Phase, wo du es atmen willst, ein- und ausatmen. Just as God breathed into Adam. Genauso wie Gott in Adam hinein hauchte. And that literally that word means this, he was alive, but now the Spirit was breathed in him. Er war schon am Leben, aber jetzt wurde ihm der Geist eingehaucht. Just like that for you and I. So für dich und mich. Now everything that we've heard, everything we've been taught. Alles was wir gehört haben, alles was wir gelehrt haben. As we respond to God. Wie wir auf Gott reagieren. Now it's just so much of a part of us. Jetzt ist es so ein Teil von uns. We want nothing else. Wir wollen gar nichts we anderes. Won't turn anywhere wir wenden uns gar nicht mehr anders we just wohin. Want it, we literally want it to be so part of us. We don't even think about it anymore. Wir wollen, wir denken über gar nichts anderes mehr. That's what they do in karate and in all the martial arts. Das machen sie in Karate und in all diesen Kämpfen. In diesen they train them and they train them and they train them and they train them. Sie bilden sie aus, sie trainieren sie und trainieren sie. And then what happens is once they get put in the situation by surprise. Und wenn sie dann überraschend in eine Situation kommen. They don't even think about it, it just comes out. Die denken nicht mehr bewusst nach, das kommt raus. And that's when it means when we're breathing the word. Und das ist, wenn wir das Wort atmen. And the last thing, das in closing, im Schluss, is living. Leben. And this one again is in Acts 17:28. Und das ist auch in Apostelgeschichte 17:28. Ich bin gekreuzigt mit Christus. I live, yet not I. Ich lebe, doch nicht ich. Christ lives in me. Doch Christus lebt in mir. Now, what is it? This is just the result of drinking, eating, and breathing it. Das ist das Resultat von Trinken, Essen und now, Atmen. Now, our life is an epistle. Jetzt ist unser Leben ein Brief. It's an epistle of grace. Ein lesbarer Brief der Gnade. We become a vessel of mercy. Und wir werden das Gefäß der Barmherzigkeit. You know, it's like we love purity. Wir lieben die Reinheit. We love righteousness. Wir lieben Gerechtigkeit. When somebody gets saved, you weep because you know what that means. Wenn jemand gerettet wird, du weißt, when weil somebody, du weißt, was das bedeutet. When somebody in the body gets exalted, wenn jemand im Leib erhöht wird, you weep and you rejoice with them. Und du freust mit ihm. Because you're so happy because they're part of you. Weil du bist so froh, weil sie you're ein just, Teil von dir you're sind. Just living in it. Du lebst darin. And it's an amazing thing because you know what it is? Is we stop thinking of ourselves. Wir denken nicht mehr an uns selber. It's no longer me. Es ist nicht mehr mich, but it's him. Sondern er. It's sondern what ihn, he's done. Was er getan it's hat. It's his work. Es ist sein it's Wort. It's his body. Es ist sein Leib. It's what he's doing through us. Es ist, was er durch uns tut. Nothing else matters. Alles andere ist egal. I'm honestly, I am blessed and I am broken just standing before you. Ehrlich, ich bin so gesegnet und gebrochen vor euch zu stehen. I'm honored that Pastor Rob would even have me speak. Ich bin hier wirklich geehrt, dass Pastor Rob hier mich sprechen lässt. I'd rather hear him. I love his ich würde lieber ihm zuhören. Ich liebe seine Botschaft. Because you know what? In reality, in my heart, you know, I don't care. In Realität, in meinem Herzen bin ich. In my heart, I just want to be a vessel. Bin ich eher erschrocken und ich möchte aber ein Gefäß sein. Setting up the chairs, die Stühle aufstellen, den Boden reinigen. I'm not a good mopper though. Aber ich bin kein guter Schrubber. But it's just serving God in whatever way he has. Aber Gott dienen in auf jede mögliche Weise, die er hat. Amen. Amen. Let's pray. Bitte. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you have breathed into us. Weil du in uns geatmet hast. And Lord, you just make us hungrier and hungrier for und du machst uns immer hungriger für dich, nach dir. Lord, I just thank you for the water of life. Herr, wir danken dir für das Wasser des Lebens. Thank you for that strong meat. Für dieses starke Fleisch. God, and you're teaching us and you're guiding us. Du lehrst uns, du führst uns. You're bringing us from faith to faith. Du bringst uns von Glauben zu Glauben. From glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. You're just bringing us into new levels of grace and mercy. Du bringst uns in neue Ebenen von Gnade und Barmherzigkeit. Father, we just pray that you would just bless. Vater, wir beten, dass du jetzt segnen mögest. These words, diese Worte, to us, zu uns. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.